bevorstehender Bericht enthält hochinteressante Mitteilungen. Zuerst findet der Leser durch diesen komischen Zwischenfall meine Behauptung bestätigt, dass Paläographen sich durch einen ungewöhnlich hohen Grad von Vertrauensseligkeit auszeichnen. Denn der Fachwissenschaftler W. Dindorf fiel glatt auf eine gefälschte alte Handschrift herein. Natürlich hat der Gelehrte das Exemplar gründlich nach allen Regeln der Relativmethode untersucht, mit dem Ergebnis, dass die äußeren Merkmale, Material und Schrift ihm durchaus Alter und Echtheit der Handschrift verbürgten. Bezüglich der äußerlichen Eigenschaften war also die Nachahmung des Echten vorzüglich gelungen. Und die Fälschung wäre wohl äußerlich überhaupt nicht aufgedeckt worden, wäre dem Falsifikator nicht ein unverzeihlicher innerer Fehler unterlaufen. In die alte ägyptische Geschichte gehörte notwendig ein chronologischer Leitfaden. Nun weiß jeder Kundige, dass in der altägyptischen Chronologie die größte Verwirrung und Unsicherheit herrscht. Von einer Einheitlichkeit der Meinungen konnte darum um 1850 unter den Ägyptologen gar keine Rede sein. Wie verhalte ich mich nun angesichts solcher chronologischer Schwierigkeiten? So fragte sich auch ein gewisser Uranius, und er grub sich selbst eine Falle, als er seiner Darstellung eine moderne Chronologie zugrunde legte, was natürlich nicht lange unbemerkt bleiben konnte. Es wäre schlauer von ihm gewesen, wenn er sich dumm gestellt und in loser Anlehnung an altägyptische Datenlisten ein eigenes chronologisches System zusammenfantasiert hätte. Dann wären ihm die Gelehrten für eine Menge neuer Zeittafelprobleme sogar noch dankbar gewesen. Die den Codex Sinaiticus betreffenden Mitteilungen Kenyons erregen unser Interesse nicht weniger stark. Da hat also der erfindungsreiche Grieche Simonides, von Rache gegen Tischendorf getrieben, behauptet, der Uranius sei vollkommen echt. Falsch sei dagegen der Codex Sinaiticus. Der stamme nicht etwa aus dem 4. Jahrhundert, sondern sei das moderne Erzeugnis seiner geschickten Fälscherhände. Auf solches Geständnis hin entstand große Verblüffung und Empörung bei Theologen und Paläographen, die sich eine so prachtvolle alte Handschrift nicht wieder aus den Händen schlagen lassen wollten. Prüfen wir nun die von Kenyon angeführten Fakten, die beweisen sollen, dass Simonides als Falsifikator der Bibelhandschrift gar nicht in Frage kommen kann. Simonides sei, als er 1840 die Fälschungen begangen haben wollte, erst 15 Jahre alt gewesen. Aber ein aufgeweckter Jüngling, falls er das Auge für diese Dinge hat, ist mit 15 Jahren sehr wohl in der Lage, nach Vorlagen Schriftzüge nachzuahmen. Simonides wollte die Abschrift in 6 Monaten hergestellt haben, das sei aber ganz unmöglich. Wie Kenyon berichtet, waren am Kodex mindestens 3 Schreiber tätig, von denen einer das ganze Neue Testament und den Barnabasbrief schrieb. Es würde allerdings für Simonides eine gewaltige Leistung bedeuten, die Evangelien, die Apostelgeschichte, alle Briefe und die Apokalypse in nur einem halben Jahr abzuschreiben. Es könnte aber sein, dass Simonides, was die Zeitdauer anbetrifft, etwas geprahlt und in Wahrheit einige Monate mehr gebraucht hat. Übrigens zeigt die Handschrift deutlich, dass der Schreiber außerordentlich nachlässig gearbeitet hat, was die textliche Richtigkeit anbetrifft. Denn es ist sofort nach Fertigstellung des Manuskripts tüchtig korrigiert worden. Und 7 Blätter, die Nummer 10, 15, 28, 29, 88, 91 und 126 ließ der Schreiber überhaupt leer, die dann von einer anderen Hand beschrieben wurden. Das ist ein sonderbarer Befund, der auf Kollektivität der Aktion hinweist. Bezüglich des Schreibmaterials müssen wir Kenyon beipflichten. Es war ausgeschlossen, dass sich der 15-jährige Simonides auf eigene Faust 350 große Blätter alten Pergaments hätte beschaffen können. Wie aber, wenn Simonides gar nicht auf eigene Faust und aus eigener Initiative gehandelt hätte? Wenn er nur Beauftragter, Handlanger gewesen wäre? Simonides spricht zwar nicht von Auftraggebern, er möchte triftige Gründe haben, darüber zu schweigen. Hat er wirklich die Handschrift selbst hergestellt, so muss man Helfershelfer, nämlich Vorarbeiter und letzten Endes geheime Leiter des Unternehmens in die Rechnung einsetzen. Ihm muss dann eine Vorlage, die angebliche Moskauer Bibel, zur Verfügung gestanden haben, das heißt, ihm vom Auftraggeber übergeben worden sein. Das ergibt sich mit voller Klarheit aus den Eigentümlichkeiten des Textes, die der Codex Sinaiticus bietet. Der Text ist bis ins Letzte und Feinste durchdacht und konzipiert, und nur dogmatisch geschulte Hirne können hierbei am Werke gewesen sein. Fassen wir zusammen. Es geht nicht an, eine Fälschung des Codex Sinaiticus durch Simonides einfach für unmöglich zu erklären. Wenn der Grieche Beauftragter war, konnte er gut ein derartiges Unternehmen durchführen. Daneben mag Simonides selbstständig einige Fälschungspläne verwirklicht haben. Wir hören ja von genialen Falsifikaten, die heute noch in Liverpool zu bewundern sind. Mit dem Matthäus-Evangelium auf Papyrus ist der gute Simonides 100 Jahre zu früh auf den Markt gekommen. In unseren Tagen findet man an einem 15 Jahre nach der Himmelfahrt Christi geschriebenen Evangelium nichts mehr zu monieren und wird jeden Papyrus, der eine solche Angabe enthalten würde, mit Freuden willkommen heißen, vorausgesetzt, dass er nach Material und Schrift echt aussieht. Die Entdeckung der Urschrift eines Evangeliums liegt heute ganz im Bereich des Möglichen. Wie ungemein schwierig, ja oft ganz unmöglich es ist, eine geschickt gefälschte alte Handschrift auf äußere Merkmale hin, Material und Schrift von echten Stücken zu unterscheiden, dafür hat uns der Sachverständige W. Dindorf mit seinem Uranius ein Beispiel geliefert. Ich könnte nun leicht die Reihe solcher offenkundigen Fälle verlängern, müsste aber auf den berechtigten Einwand gefasst sein, es handelt sich dabei doch immer um Einzelerscheinungen, die in allen Wissenschaften angetroffen werden, denn Irren ist menschlich. Billigerweise muss man das Vorrecht zu irren auch jedem Papyrologen und Pergamentologen einräumen. Es ist auch wirklich nicht so schlimm, wenn dann und wann ein Papyrologe einem Irrtum zum Opfer fällt, ein großer Schaden für seine Wissenschaft braucht dadurch nicht zu entstehen. Kümmern wir uns daher nicht weiter um Einzelfälle, sehen wir uns vielmehr die Papyrologie als Ganzes näher an, prüfen wir die gesamte Papyrologie, und zwar auf ihren Charakter als exakte Wissenschaft hin. Wenn gelegentlich ein Vertreter seines Faches irrt, so rührt solcher Irrtum nicht an den wissenschaftlichen Charakter der betreffenden Disziplin. Gesetzt aber, dass fast alle Vertreter irren und nicht etwa in unwichtigen, peripheren Punkten, sondern gesetzt, dass dieser gemeinsame Irrtum sich auf das Zentrum, auf Fundamentales bezieht, dann kann dies Fachgebiet noch keinen Anspruch erheben, als allseitig exakte Wissenschaft respektiert zu werden. Und das Vertrauen in die Exaktheit der papyrologischen Beschäftigungen erleidet vollends Schiffbruch angesichts der Feststellung, dass von den Papyrologen solche gemeinsamen Hauptirrtümer deshalb verkündet werden konnten, weil man sich hatte nasführen lassen. Folgende zwei fundamentale Kollektivirrtümer wurden jahrzehntelang von den Vertretern der Papyrologie als offenbare Tatsachen gewertet und verteidigt. Erstens, die Tatsache, dass Schriftstücke aus Papyrus bestimmter günstiger Umstände wegen nur in einem einzigen Lande, in Ägypten, erhalten bleiben konnten, und zweitens die Tatsache, dass bei antiken Papyrus-Schriftstücken die Rollenform die einzig gebräuchliche gewesen sei. Die Papyrologen erklären diese Irrtümer für verzeihlich, sogar für notwendig. Als Wissenschaftler müsse man sich an die objektiven Tatsachen seines Faches halten, und sei es bis vor kurzem Tatsache gewesen, dass Papyrus-Überbleibsel nur in Ägypten und aus den ersten Jahrhunderten nur in Rollenform ausgegraben wurden. Das stimmt freilich alles. Den Vertretern der Papyrologie kann man aber den Vorwurf nicht ersparen, es versäumt zu haben, zu untersuchen, ob die Fundamentaltatsachen ihres Forschungsgebiets auch wirklich natürlichen Ursprungs sind oder ob sie künstlich geschaffen wurden. Wir wollen dies folgenschwere Versäumnis nachholen. Mit gelegentlichen Stichproben auf Echtheit der Papiere hin lässt sich die große Aufgabe nicht erfüllen. Man muss notwendig den papyrologischen Gesamtkomplex von einem hohen Beobachtungsstandpunkt aus einer skeptisch-kritischen Betrachtung unterziehen.